Sura At-Taghabun, die Übervorteilung. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Es preist Allah alles, was in den Himmeln und alles, was auf der Erde ist. Ihm gehört die Herrschaft und ihm gehört alles Lob und er hat zu allem die Macht. Er ist es, der euch erschaffen hat. So gibt es unter euch Ungläubige und es gibt unter euch Gläubige. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Er hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen und euch gestaltet und dabei eure Gestalten schön gemacht, und zu ihm ist der Ausgang. Er weiß, was in den Himmeln und auf der Erde ist, und er weiß, was ihr geheim haltet und was ihr offenlegt, und Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Ist zu euch nicht die Kunde von denjenigen gekommen, die zuvor ungläubig waren und dann die schlimmen Folgen ihres Verhaltens kosteten? Und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben? Also wenn man davon weiß, dass es früher schon solche Gemeinschaften und Völker gab, dann wie kann es sein, dass man daraus keine Lehre zieht für sein eigenes Verhalten und so lebt, als ob es immer nur das Heute geben würde? Das Morgen würde keine Konsequenz deines Tuns mitbringen und die Vergangenheit hat keine Lehre für dich, damit du dich heute besserst? Dies, weil ihre Gesandten immer wieder zu ihnen mit den klaren Beweisen kamen. Sie aber sagten, sollen etwa menschliche Wesen uns recht leiten? So wurden sie ungläubig und kehrten sich ab. Doch Allah bedurfte ihrer nicht, und Allah ist der Unbedürftige und lobenswürdig. Diejenigen, die ungläubig sind, behaupten, dass sie nicht auferweckt werden. Sag, aber ja doch, bei meinem Herrn, ihr werdet ganz gewiss auferweckt werden. Allahu Akbar. Was für eine Aussage. Sag, aber ja doch, bei meinem Herrn, ihr werdet ganz gewiss auferweckt werden. Hierauf wird euch ganz gewiss das kundgetan, was ihr getan habt, und dies ist Allah ein leichtes. Darum glaubt an Allah und seinen Gesandten und das Licht, das wir hinabgesandt haben, und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Am Tag, da er euch zum Tag der Versammlung versammeln wird, das ist der Tag der Übervorteilung. Das ist genau der Name von dieser Sura auch, At-Tarabun. Der Tag nämlich des Gewinnens und Verlierens, der eine nimmt die Taten des anderen und dieser wieder verliert die Taten an den anderen wieder. Ja, wie es in diesem Hadith auch heißt, dass in einer Kette Hassan Sahih überliefert wird, das soll ich euch nicht sagen, wer derjenige ist, der alles verloren hat, Muflis, also so pleite ist, der nichts mehr hat. Und sie sagten, ja, Rasulullah, bei uns ist das jemand, der kein Geld mehr hat, der keine Münze mehr hat und keinen Besitz mehr hat. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, nein, derjenige, der nichts mehr hat aus meiner Umma, der pleite gegangen ist von meiner Umma, das ist der am Tag der Auferstehung kommt, mit seinen guten Taten, und er erwähnt dann die guten Taten, das Fasten, das Zakat geben etc. Aber er hat diesen beschimpft und den verleumdet und hat unrechtmäßig den Besitz von jenem genommen und hat Blut vergossen und hat diesen geschlagen und jenen geschlagen. Und dann wird, was wird passieren? Er wird sich hinsetzen und von seinen guten Taten wird genommen werden. Jedem, den er Unrecht getan hat, wird er von seinen guten Taten abgeben müssen, bis er gar nichts mehr hat von seinen Hasanat, von seinen guten Taten. Und wenn er keine Hasanat mehr hat, mit denen er bezahlen kann, dann werden die schlechten Taten derer, denen er Unrecht getan hat, auf sein Konto geschrieben. Und dann hat er nicht nur alles verloren, sondern auch Übles sich zugezogen und er wird dann ins Feuer geworfen. Ja, genauso heißt es in einem anderen Hadith auch, dass derjenige, der, wenn ein Mujahid loszieht auf den Weg Allahs und er lässt seine Familie, seinen Besitz zurück, und derjenige, der in seiner Familie seinen Besitz Untreue übt, vielleicht sollte er aufpassen darauf oder was auch immer, er wird am Tag der Auferstehung vor diesem Mujahid dann stehen und es wird dem Mujahid gesagt werden, nimm von seinen Taten so viel du willst. Und der Prophet sagte, was meint ihr, wird er übrig lassen. Ja, also gar nicht, man kann wirklich alle seine guten Taten verlieren. Es gibt schlechte Taten, die sind so giftig, die sind so schädlich, die sind so verheerend, dass sie wirklich große Bemühungen an guten Taten einfach so hinweg nehmen können. Und Allah bewahre uns und Allah möge uns davor hüten lassen, dass wir selber so unser eigenes Verderben herrichten. Wer an Allah glaubt und rechtschaffen handelt, dem tilgt er seine bösen Taten und den wird er in Gärten eingehen lassen, durchalt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg. Und diejenigen, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind die Insassen des Höllenfeuers, ewig darin zu bleiben, ein schlimmer Ausgang. Kein Unglück trifft jemanden außer mit Allahs Erlaubnis und wer an Allah glaubt, dessen Herz leitet er recht und Allah weiß über alles Bescheid. Und gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Wenn ihr euch jedoch abkehrt, so obliegt unseren Gesandten nur die deutliche Übermittlung. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. O die ihr glaubt Unter euren Gattinnen und euren Kindern gibt es welche, die euch Feind sind. So geseht euch vor ihnen vor. Wenn ihr aber verzeiht, nachsichtig seid und vergebt, gewiss, so ist Allah allvergebend und barmherzig. Es gibt drei Wörter für Verzeihen im Koran und alle drei werden hier erwähnt. So soll der Umgang mit der Familie sein. Verzeiht, nachsichtig seid und vergebt. Euer Besitz und eure Kinder sind nur eine Versuchung. Allah aber, bei ihm gibt es großartigen Lohn. Daher fürchtet Allah, soweit ihr könnt, und hört zu und gehorcht und gebt Gutes für euch selbst aus. Und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Über diesen Vers, o die ihr glaubt, unter euren Gattinnen und euren Kindern gibt es welche, die euch Feind sind. Darüber wurde Ibn Abbas radiallahu anhu gefragt. Und er antwortete, dass dies, bei Ibn Kathir wird das aufgeführt unter anderem, dass dies sind die, die in Mekka Iman annahmen und dann auswandern wollten nach Medina, aber deren Frauen und Kinder sie aufhielten, das verlass uns nicht und lass uns nicht allein etc. Und als sie dann nach Medina kamen und später, dann sahen sie, dass die Menschen schon in ihrem Verständnis von der Religion um einiges weiter waren als sie, natürlich, weil sie in der Schule des Gesandten sallallahu alaihi wasallam dort leben durften und dafür wollten sie dann ihre Familien bestrafen. Und das ist hier also in diesem Vers angesprochen. Ja, das war nicht gut, dass die das wollten. Man bereut das ja manchmal auch im Leben, dass warum habe ich mich ablenken lassen? Ich wäre jetzt auch so weit gewesen wie die und die, die damals angefangen haben zu lernen oder was auch immer. Aber dann mit der Familie soll man halt auf diese Art und Weise umgehen. Dann diese Sache, die hier angesprochen wird, diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Dieses Thema hatten wir jetzt schon einige Male, dieses Wörtchen Schuh. Wir haben gesagt, das ist, wenn die Gier und der Geiz vereint sind, dann ist das Schuh, also Habsucht, dass man nicht geben kann und noch mehr will. In einem Hadith bei Tabarani überliefert heißt es, dass drei Dinge sind die Vernichtenden und drei Dinge sind die Errettenden. Was die Vernichtenden angeht, so sind sie solch eine Habsucht, der gehorcht wird. Und die Begierde, der gefolgt wird. Und dass der Mensch selber an sich Gefallen findet. Dass man von sich selber ganz begeistert ist. Und die drei rettenden Dinge sind die Gerechtigkeit in Zorn und in Zufriedenheit, das Mittelmaß in Armut und in Unbedürftigkeit, also in Wohlstand und die Furcht vor Allah im Geheimen und im Offenbaren. Also ob man alleine ist, im Verborgenen ist oder ob man von anderen gesehen wird, in allen Umständen Allah fürchten. Diese Habsucht ist also wirklich etwas, wovor man sich bewahren muss. Das Geben ist auf jeden Fall auch eine Heilung dafür, dass man sich übt im Geben. Deswegen heißt es jetzt hier auch, wenn ihr Allah ein gutes Darlehen gebt, wird er es euch vervielfachen und euch vergeben. Und Allah ist stets zu Dank bereit und nachsichtig. Er ist der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, der Allmächtige und Allweise. Al-Aziz, Al-Hakim. Surah At-Talaq, die Scheidung, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Allahs des Al-Abamas, des Barmherzigen. O Prophet, wenn ihr euch von den Frauen scheidet, dann scheidet euch von ihnen auf ihre Wartezeit hin. Und berechnet die Wartezeit. Also wenn ihr die Frauen scheidet, dann seid nicht eilfertig in dieser Angelegenheit, sondern schaut auf die Wartezeiten, die Idda, die mit dem Aussprechen der Scheidung beginnt. Und lasst euch also selber damit die Möglichkeit, die Scheidung, das Aussprechen der Scheidung zurückzunehmen, was Rujur genannt wird im Arabischen, womit dann die erste oder zweite Aussprechen der Scheidung zurückgenommen werden kann und der Ehebund weiter besteht. Beim dritten Mal Aussprechen der Scheidung ist das in diesem Fall dann nicht mehr normalerweise möglich. Wir haben darüber schon in Surat al-Baqarah ein wenig gesprochen. Man soll also auch im besten Falle nicht während der monatlichen Periode der Frau die Scheidung aussprechen, weil das nicht eine ganz gewöhnliche Umstände sind für die Frau. Und man soll also die Idda-Zeit genau berechnen, weil das eine gesetzliche Angelegenheit ist. Daraus entstehen viele gesetzliche Einzelheiten und Maßnahmen, die dann daraus entstehen können und darüber soll man also genau sein. Also keine rein emotionale, rein nach Lust und Laune gesteuerte Angelegenheit, sondern seid vorsichtig, seid langsam, seid bedacht und geht dem Gesetz nach vor. Und das Wichtigste aller Gesetze ist, und fürchtet Allah euren Herrn. Habt taqwa, wattaqullaha rabbakum und fürchtet Allah euren Herrn. Weist sie nicht aus ihren Häusern aus. Also die Frauen, wenn ihr sie geschieden habt, dann weist sie nicht aus ihren Häusern aus und sie sollen auch nicht selbst ausziehen. Außer sie begehen etwas klar Abscheuliches. Also nicht um die Frau oder die Scheidung schnell durchzuführen und schnell die Sache loszuwerden, sie direkt auch aus dem Haus verweisen, noch soll die Frau selber direkt auch schon gehen. Warum? Weil wenn sie zusammenbleiben, dann ist mehr Möglichkeit da, dass man die Scheidung auch wieder zurücknimmt. Das geht beim ersten zwei Male Scheidung. Beim dritten Mal ist das ein wenig anders. Das wird jetzt hier nicht angesprochen. Das haben wir in Surah Al-Baqarah schon besprochen. Außer halt, wenn sie wirklich offenkundig Zina oder etwas anderes, also Unzucht begeht, dann gibt es andere gesetzliche Maßnahmen. Dann muss es, wenn das der Trennungsgrund ist, dann wird das anders gehandhabt. Und das alles, damit es nun mal Möglichkeit gibt, die Ehe doch noch vielleicht irgendwie zu halten. Dies sind Allahs Grenzen. Wer aber Allahs Grenzen übertritt, der fügt sich selbst ja Unrecht zu. Du weißt nicht, vielleicht führt Allah danach eine neue Lage herbei. Wenn sie dann ihre Frist erreichen, so behaltet sie in rechtlicher Weise oder trennt euch von ihnen in rechtlicher Weise. Wenn die Idda, diese Wartezeit also zu Ende kommt, dann soll man sich auch entscheiden, die Frau nicht unnötig quälen oder sie bestrafen oder sie erniedrigen, um jetzt zu zeigen, dass ich lasse dich scheiden und deswegen werde ich dich erniedrigen oder was sonst an Schlechtigkeiten auf dieser Welt leider passiert. Behaltet sie in rechtlicher Weise oder trennt euch von ihnen in rechtlicher Weise. Beides soll bitte anständig, moralisch vertretbar passieren, so wie man auch wollen würde, dass man selber behandelt wird, und nehmt zwei gerechte Personen von euch zu Zeugen und legt das Zeugnis in Aufrichtigkeit um Allahs Willen ab. Also was die Scheidung angeht und auch Rujur angeht, dafür soll es auch Zeugen geben. Damit wird ermahnt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt und wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg und gewährt ihm Versorgung, von wo aus er damit nicht rechnet. Und wer sich auf Allah verlässt, dem ist er sein Genüge. Allah wird ganz gewiss die Durchführung seiner Angelegenheit erreichen. Allah legt ja für alles ein Maß fest. Was in dieser Sura auch sehr schön ist, hier werden immer wieder die Nutzen von Taqwa erwähnt werden. Wer Allah fürchtet, den schafft er einen Ausweg. Allah schafft dann eine Lösung. Vielleicht muss man sich ja dann doch nicht scheiden lassen, oder wenn man sie scheiden lässt und vielleicht Angst hat, oh Gott, wie werde ich jetzt weiter versorgt werden oder was wird mit meinem Leben passieren, auch für den wird Allah einen Ausweg schaffen. Es gibt verschiedene Lebenssituationen. Wer aber, für wen ist das, das ist ganz wichtig, für wen gilt das? Der Allah fürchtet, der nicht nur seiner Lust und seinen Launen folgt, seine Macht ausspielt und benutzt, um andere zu quälen, der jemanden einen auswischen will und so seinen niederen Beweggründen einfach nur folgt, blind hinterher, blind vor Wut, blind vor Hass, blind vor was auch immer, sondern der Allah fürchtet und das sein oberstes Kriterium ist für seine Handlungsweise und er innerhalb der Grenzen von Allah also handelt und andere Menschen auch behandelt und dem wird Allah also einen Ausweg schaffen und wer sich auf Allah verlässt, ihm wird er Genüge sein. Was für schöne Ayat, und Allah wird ihn von dort versorgen. Sogar Versorgung hat mit Taqwa zu tun, von wo er es nicht erwartet. Von wo man gar nicht dachte, dass von hier auch eine Lösung kommen kann, sogar von dort kommt dann eine Lösung. Also wir sehen hier, was Scheidung angeht, eine sehr realitätsnahe Angehensweise, die Islam uns beibringt. Man bereut oft eine Entscheidung, die man aus Hitzköpfigkeit getroffen hat. Deswegen diese Vorausdenken und dieses in verschiedene Etappen einteilen der Scheidung, damit das alles gut durchdacht, langsam passieren kann. Und ob Talaq oder nicht, viel Streit passiert gerade in Eheleuten auch wegen materiellen, finanziellen Gründen, finanzielle Sorgen oder finanzielle angenommene Sorgen, die vielleicht auch gar nicht da sind, manchmal aber auch da sind, Unstimmigkeiten, was die Versorgung angeht, ich bekomme zu wenig, du bekommst zu viel, du musst mehr arbeiten, du müsstest weniger ausgeben, etc. Ja, also was Rizq angeht von Allah, gibt es viele Unstimmigkeiten unter Menschen und da ist es also ganz, ganz wichtig, dass Menschen nochmal in sich kehren und sagen, Taqwa, Rizq kommt von Allah, wer sich auf Allah verlässt, Allah wird das belohnen, Allah wird auch Rizq gewähren, wen er geben möchte und beide müssen sich da wirklich bemühen, dass sie sich nicht so sehr ablenken lassen von dem Hader und Zwist miteinander, dass sie sich für Allah wirklich gar nicht mehr bemühen können. Und die Scheidung soll natürlich erstmal vermieden werden, das sieht man schon an den Gesetzmäßigkeiten, dass das sehr verlängert wird, dass die Rujur-Möglichkeit immer wieder gegeben wird. Die Ehe zu halten wird sehr leicht gemacht. Aber wenn die Frau oder der Mann auch weiß, dass sie die Grenzen Allahs innerhalb der Ehe nicht mehr halten können, dann ist eine Scheidung auch möglich. Aber leichtfertig wird sie auf keinen Fall genommen. Das ist auch ganz wichtig zu unterstreichen, gerade weil wir in Zeiten leben, wo es extrem leichtfertig genommen wird. Deswegen müssen wir wirklich dagegen reden. Aber die größte Sorge gilt auf jeden Fall der Religion. Das stimmt auf jeden Fall. Die Grenzen Allahs müssen gehalten werden. Und wenn das dann halt so weit kommt, dass man sie scheiden lassen muss, dann ist in dieser Ayah auch ein Trost. Das wisst ihr beide auch, dass Allah euch versorgen kann. Wenn es so nicht geklappt hat, dann kann Allah euch mit anderen Dingen versorgen. Man soll also auf Allah vertrauen, nicht auf die Menschen. Dua machen, vorsichtig sein, die Entscheidungen nach dem Maßstab, dem Kriterium der Taqwa fällen. Und auch wissen, Allah hat für alles ein Maß festgelegt. Alles läuft nach Allahs Plan, nicht nach unserem Plan. Ja, das heißt, dass wir uns auch nicht fixieren auf das will ich jetzt auf jeden Fall. Wenn ich das nicht bekomme, bin ich sauer und unzufrieden und nörgelig und mache meinen Mitmenschen das Leben schwer. Alles passiert nach Allahs Maß. Und wenn er wollte, dass du diese gewisse Situation, diesen Menschen, diese Umstände in deinem Leben bekommst, dann muss man nun mal auch das Beste daraus machen. Ja, manchmal ist das auch so, man kann nicht anders, man kann nicht raus aus dem, wo man ist. Und dann muss man auch das Beste daraus machen. Allahs Maß und Allahs Plan wird vollendet werden. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, also die Frauen, die die Menopause schon hinter sich haben, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. Und ebenso derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben, aufgrund von Jugend oder von verspätetem Einsetzen der Monatsblutung, Krankheit etc. Also alle Frauen, die keine Blutungen mehr haben, an denen man ja normalerweise die Idda berechnet, 3 Monatsblutungen, da soll man halt Monate berechnen, 3 Mondmonate dann in diesem Fall. Diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist erreicht, wenn sie mit dem niederkommen, was sie in ihren Leibern tragen. Also die Schwangerschaft ist ihre Idda. Wenn die jetzt 9 Monate geht, dann ist das ihrer Idda. Wenn die nur noch 2 Wochen geht, dann ist das ihrer Idda. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er in seiner Angelegenheit Erleichterung. Wieder ein weiterer Nutzen von Taqwa, Erleichterung. Alles wird einfach für den, der Taqwa hat. Was für eine wunderschöne Aussage. Das ist Allahs Anordnung, die er zu euch als Offenbarung herabgesandt hat. Und wer Allah fürchtet, dem tilgt er seine bösen Taten und dem gewährt er großartigen Lohn. Wieder ein Nutzen von Taqwa. Lasst sie dort wohnen, wo ihr selbst wohnt, von dem, was ihr euch leisten könnt. Und fügt ihnen keinen Schaden zu, um sie in die Enge zu treiben. Also damit sie selber vielleicht, quält sie so sehr, die Frauen sind hier gemeint, lasst sie dort wohnen, wo ihr selber wohnt, nicht qualitativ minderwertig irgendwie behandeln, dass sie weniger, immer weniger bekommen als ihr, wie es ja in manchen Kulturen leider immer noch sogar der Fall ist. Sondern nein, sie sind euch ebenbürtig und dürfen genauso gut leben, wie ihr es euch selber auch leisten könnt. Fügt ihnen keinen Schaden zu, quält sie nicht so sehr, dass sie so sehr in die Enge getrieben sind, dass sie selber um die Scheidung verlangen. Und wir wissen ja, dass dann die Frau die Mehr zurückgeben sollte, dass ihr quasi dann also einen finanziellen Vorteil euch daraus erschafft, dadurch, dass ihr sie so unter Druck gesetzt habt. Und wenn sie schwanger sind, dann gebt für sie das Nötige aus, bis sie mit dem niederkommen, was sie in ihren Leibern tragen. Also zahlt Unterhalt für sie, wenn sie noch schwanger sind mit eurem Kind. Wenn sie für euch das Kind stillen, dann gebt ihnen ihren Lohn. Also auch das Stillen wird Unterhalt bezahlt, weil auch nach der Scheidung natürlich, weil sie ja noch euer Kind stillen, und beratet untereinander darüber in rechtlicher Weise. Was für eine schöne Gesellschaft, wo Menschen, die sich haben scheiden lassen, sich miteinander noch beraten können. Nicht so den Charakterfestigkeit und das Benehmen und das Verhalten zueinander nicht so niedrig gefallen ist, dass man sich nur noch beschimpfen und schmähen kann, sondern dass man sich, weil es um das gemeinsame Wohl des Kindes geht, noch miteinander beraten kann. Wenn ihr aber einander Schwierigkeiten bereitet, dann wird das Kind für ihn eine andere stillen. Also diese Möglichkeit gibt es auch, dass eine Amme das Kind stillt. Der Wohlhabende soll entsprechend seinen Wohlstand die Aufwendungen ausgeben. Also wenn jemand gut verdient und gut hat, dann soll er der Frau nicht wenig geben, sondern so viel geben, wie es entsprechend seines Wohlstandes angemessen ist. Und wem seine Versorgung bemessen zugeteilt wurde, der soll eben von dem ausgeben, was Allah ihm gegeben hat. Wer wenig hat, der kann halt nur wenig geben. Allah erlegt keiner Seele mehr auf, als das, was er ihr gegeben hat. Allah wird nach Schwierigkeit Erleichterung schaffen. Auch ein sehr schöner Vers. Allah wird nach Schwierigkeit Erleichterung schaffen. Und wie viele Städte lehnten sich gegen den Befehl ihres Herrn und seiner Gesandten auf, worauf wir sie einer strengen Abrechnung unterzogen und mit entsetzlicher Strafe straften. Und wenn wir uns den Kontext uns nochmal anschauen, dann bedeutet hier sich gegen den Befehl Allahs auflehnen, nicht nur was Gebet oder Hajj oder Fasten im Ramadan angeht, sondern auch die Befehle Allahs, was die Familienangelegenheiten angeht. Ja, Allah hat uns jetzt hier bestimmte Regeln mit auf den Weg gegeben und daran gilt es sich zu halten, ansonsten ist das nicht Taqwa entsprechend. Da kosteten sie die schlimmen Folgen ihres Verhaltens und das Ende ihres Verhaltens war nur Verlust. Allah hat für sie strenge Strafe bereitet. So fürchtet Allah, die ihr Verstand besitzt und die ihr glaubt. Allah hat ihr zu euch eine Ermahnung als Offenbarung herabgesandt. Einen Gesandten, der euch Allahs Zeichen verließ, die alles klar machen, um diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, aus den Finsternissen ins Licht hinauszubringen. Und wer an Allah glaubt und rechtschaffen handelt, den wird er in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen. Wo von Jannah gesprochen wird, wird auch immer von Flüssen und Bächen gesprochen. Das ist sehr, sehr schön, ein sehr schönes Bild. Allah möge uns alle zu den Paradiesbewohnern gehören lassen. Ewig und auf immer darin zu bleiben Allah hat ihm damit ja eine schöne Versorgung gewährt. Allah ist es, der 7 Himmel erschaffen hat und von der Erde gleich viel. Der Befehl Allahs kommt wahrhaftig zwischen ihnen herab, damit ihr wisst, dass Allah zu allem die Macht hat und dass Allah ja alles mit seinem Wissen umfasst. Und dieser Allah, der die 7 Himmel erschaffen hat, alles in Vollkommenheit erschaffen hat, derselbe Allah gebietet uns auch, in unserer Familie auf eine bestimmte Art und Weise zu agieren, mit Taqwa, mit Sabr, mit Geduld, mit Verzeihen und Vergeben und nicht nur mit Selbstmitleid und auf unsere Rechte pochen, ohne an die Rechte anderer zu denken. Und nochmal, wer auf Allah vertraut, Allah wird ihm Genüge sein. Surah At-Tahrim, das Verbieten. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat, indem du danach trachtest, die Zufriedenheit deiner Gattinnen zu erlangen? Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Zur Auslegung dieses Verses gibt es mehrere Begebenheiten, die in den Tafasir berichtet werden. Ich erwähne euch jetzt eine, damit ihr versteht, worum es in diesem Vers geht. Alle diese Überlieferungen haben mit dem Privatleben des Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu tun. Und wie das Wort Privatleben schon sagt, das ist etwas, was von uns selber, von unseren Mitmenschen geprägt wird und wo es auch viele Höhen und Tiefen gibt und viele Dinge passieren, die ganz natürlich sind, die ganz normal sind, weil Menschen zusammen leben. Und diese Dinge soll man dann auch nicht zu schwarz sehen, zu ernst nehmen. Ernst nehmen in dem Sinne, dass man sich nicht davon überwältigen lässt und dann aus einer Kleinigkeit etwas ganz, ganz Großes macht und für nichts anderes mehr Zeit oder keinen Blick mehr für irgendetwas anderes hat, das wäre dann der Sache nicht normal und ruhig begegnen. Das ist Familie, da hapert es auch mal hier und da oder wo Geschirr ist, da klappert es halt nun mal auch. Das ist ganz normal. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hatte mehrere Ehefrauen und das war etwas Natürliches, dass es in dieser Konstellation auch Eifersucht und hier und da auch kleinere Reibereien geben musste. Und auch gab. Und es passierte also einmal, dass eine Frau des Gesandten sallallahu alaihi wasallam eine bestimmte Art von Honig bei sich hatte. Das gefiel dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam sehr und er verbrachte ein wenig mehr Zeit dort, um diesen Honig zu genießen. Die anderen Frauen überlegten sich einen Weg, wie sie das unterbinden konnten, dass er nicht mehr so lange dort blieb. Und sie waren dann erfolgreich. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schwor daraufhin, ich werde diesen Honig überhaupt nicht mehr essen. Und daraufhin wurde das also offenbart. Warum verbietest du etwas, machst etwas haram, was Allah halal gemacht hat, erlaubt gemacht hat, nur damit du Gefallen bei deinen Frauen findest, damit sie zufrieden sind? Im Gegenteil, die Frauen sollen aufhören, dich so unter Druck zu setzen mit diesen gemeinschaftlichen Unternehmungen. Das wird gleich noch dann angedeutet, damit es einfach Frieden und Harmonie in der Familie geben kann. Aber allein, dass das erwähnt wird und dass es passiert ist und dass es den besten Menschen passiert ist, die es überhaupt je gegeben hat, ist ein Zeichen davon, das gehört einfach auch dazu. Wo Familie ist, da passiert sowas nun mal auch. Und wer mit sowas etwas nicht umgehen will und nicht kann, der schadet am Ende nur sich selbst, weil dann gibt es nämlich nur einen Weg, in kompletter Isolation zu leben. Wenn du keinen um dich hast, dann kannst du dich auch mit keinem auseinandersetzen. Das ist natürlich der einfache Weg und unsere Gesellschaft ist bestimmt auch ein Weg dahin, leider, wo viele Menschen schon gewählt haben, alleine lieber zu leben, damit sie nichts ertragen müssen. Nur leider kann man dann auch nichts genießen, was Gesellschaft halt nun mal auch mit sich bringt. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, hatte natürlich auch eine Vorbildfunktion. Wenn er jetzt das für sich haram gemacht hätte und Allah hätte das nicht unterbunden, dann würden wir alle das nicht mehr essen, Honig genießen. Für uns alle wäre das also haram geworden. Im Folgen des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen wurde das unterbunden und es wird ganz klar gemacht, haram und halal etwas zu erklären, erlaubt oder verboten etwas zu erklären, ist allein Allahs Recht, noch nicht mal der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, teilt dieses Recht mit Allah. Wo ist dann irgendjemand anderes in dieser Schöpfung, wenn nicht mehr der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, dieses Recht mit Allah geteilt hat? Allah hat ja für euch festgelegt, womit eure Eide zu lösen sind, weil aus einem Schwur wieder rauskommen, das ist ja manchmal nötig, weil man etwas in Eilfertigkeit oder in Unzufriedenheit oder in Zorn etwas geschworen hat. Bei Allah, ich werde das und das nicht mehr machen oder bei Allah, ich werde mit dir nicht mehr reden. Wie oft passiert das und wie schnell sagen wir das? Und jetzt hat Allah uns einen Weg geschenkt. Wie könnt ihr aus diesem Schwur wieder rauskommen, indem ihr nämlich die Kafara leistet, also diese Ersatzleistung leistet und euch aus dem Eid wieder lösen könnt. Und Allah ist euer Schutzherr und er ist der Allwissende und Allweise. Jetzt eine andere Begebenheit, auch aus dem Privatleben des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, als der Prophet einer seiner Gattinnen eine Mitteilung im Geheimen anvertraute. Als sie sie dann kundtat und Allah es ihm offen darlegte, gab er ihr einen Teil davon bekannt und überging einen anderen Teil. Also der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vertraute einer seiner Gattinnen eine bestimmte Sache an. Sie sollte das keinem weitererzählen. Sie konnte es aber nicht für sich behalten, auch etwas sehr Natürliches, ist nicht gut, aber wem passiert das nicht? Und sie gab es einem anderen weiter. Allah informierte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dass dein Geheimnis ist offenbar geworden. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam reagierte wie? Er sprach sie daraufhin an, auf den Teil, der wichtig war, und wandte sich, was den Rest anging, davon ab, von der Angelegenheit, oder überging einen anderen Teil. Und das ist wirklich ein edler Charakter, ein edler Ehemann, der solches tut, der auch vieles übersieht, bis dahin kritisiert, wie es das Thema nötig hat, und nicht anfängt, alte Sachen auszukramen, Beschuldigungen zu machen, jemanden zu schmähen und zu beschimpfen, sondern sagt, schau mal, bis hierhin, das und das, das war nicht in Ordnung, und über den Rest einfach hinwegsieht. Über den Rest einfach auch mal hinwegsehen können. Und überall, wo Menschen zusammenleben, ist das eine der besten Arten und Weisen, miteinander umgehen zu lernen. Ja, weil wenn jemand jetzt einen kleinsten Fehler macht und du kramst dann den Fehler raus, den er vor 3 Jahren auch schon mal gemacht hat, du warst ja immer schon so und seitdem weiß ich, dass du so bist, und wem nützt das? Ja, weil alle Hiebe, die man mit den Worten austeilt, die fallen auf den Nächsten, und das Gesicht, was der Nächste dann macht, das muss man sich selber dann wieder anschauen. Deswegen, man hat noch nicht mal sich selber genützt, weil man dann in einer Atmosphäre lebt, die von dir selber aufgeheizt wurde und die von dir selber vergiftet wurde durch deine Worte. Und genützt hat es gar nichts. Es wird den anderen Menschen nicht ändern. Das wissen wir auch alle ganz genau. Sticheleien, Schmähungen ändern Menschen nicht. Die machen die nur wütend oder traurig. Kommt auf das Gemüt desjenigen an. Dieser edle Charakter des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, der hier mitten im Privatleben so offenbar wird. Als er, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, es ihr, also der Frau, nun kundtat, sagte sie, wer hat dir das mitgeteilt? Er sagte, kundgetan hat es mir der Allwissende und Allkundige. Wenn ihr beide, damit sind die beiden Frauen gemeint, die in dieser Sache involviert waren, euch beide nun in Reue zu Allah umkehrt, so werden eure Herzen sich ja der Aufrichtigkeit zuneigen. Ja, im Arabischen steckt die Bedeutung drin, weil die beiden Herzen davor ja abgeneigt waren, also der Unaufrichtigkeit zugeneigt waren. Wenn ihr aber jetzt bereut, dann werden sie der Aufrichtigkeit zugeneigt sein. Und wenn ihr einander gegen ihn beisteht, also wenn ihr euch zusammentut gegen den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, um etwas gemeinschaftlich mit Druck etwas zu bewirken, so ist Allah sein Schutzherr und Jibril, die Rechtschaffenen von den Gläubigen, und die Engel werden darüber hinaus ihm Beistand sein. Ja, weil manchmal passierte es natürlich auch so, zu einer Lebenszeit hatte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam 9 Ehefrauen, das ist natürlich eine ganz schöne Gruppe, und wenn die etwas Bestimmtes wollten, dann taten sie sich auch zusammen, oder die einen taten sich zusammen für eine Sache und die anderen für eine andere Sache. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war ein Mann, der eine große Aufgabe, eine große Bürde auf seinen Schultern trug, und Allah sagt hier ganz streng, also der Ton dieser Aya ist natürlich sehr streng, denn die Qualität der Arbeit des Gesandten sallallahu alaihi wasallam durfte keine Minderung zugefügt werden. Und jede Störung, jede Ablenkung, jede Beschäftigung mit Kleinigkeiten, sagen wir jetzt mal ganz salopp, obwohl natürlich in der Wahrnehmung desjenigen, der das Problem hat, das keine Kleinigkeit ist, aber im Vergleich zu dem, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam als Bürde auf seinen Schultern trug, war alles andere eine kleinere Sache, eine kleinere Angelegenheit. Und hier wird also nochmal ganz streng gesagt, dass wenn ihr euch zusammentut, dann wisset, auf den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam Seite sind Jibril, sind die Rechtschaffenen von den Gläubigen. Allah ist sein Schutzherr und die Engel werden alle mit ihm Beistand sein. Vielleicht, und dieses vielleicht ist asa, das im Arabischen kann auch bestimmt heißen, bestimmt oder vielleicht wird sein Herr ihm, wenn er sich von euch allen scheidet, zum Tausch andere Gattinnen geben, die besser sind als ihr. Muslimische, Gläubige, demütig Ergebene, in Reue umkehrende, Allah dienende und umherziehende, das heißt, die auswandern für Allah, oder auch Fastende, das Wort bedeutet beides, früher Verheiratete oder Jungfrauen. Also ihr seht schon, wie streng oder nachdrücklich hier gesagt wird, das mindert nicht die Arbeit oder die Qualität der Arbeit des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, durch dieserlei, ja, wir können sagen, Belästigungen vielleicht, oder was Richtung Belästigung geht, denn wisset, Allah kann das machen. Allah kann das alles machen, die Umstände so ändern für den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, dass es für ihn einfach besser möglich ist, für die Sache Allahs sich einzusetzen. O, die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. über das hartherzige, strenge Engelgesetz sind, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird. Also wenn die Menschen ins Feuer geworfen werden und die Schreie erklingen und sie betteln, dass erleichtere uns einen Tag oder kühle uns das Feuer uns oder gib uns was zu trinken oder was auch immer, die Engel werden keine Reaktion darauf zeigen. Sie machen nur das, was ihnen befohlen worden ist. Und der Befehl hier nochmal ganz klar, o die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, also vor dem Höllenfeuer. Und da muss man sich wirklich fragen, wie viele Bemühungen haben wir für uns selber, für unsere nächste Generation getroffen, geplant, bemüht, uns vorbereitet, damit wir ihnen den Islam, die Lehre des Islam, Vorbilder für islamisches Leben wirklich anbieten können, damit sie vor dem Höllenfeuer bewahrt bleiben. O die, ihr ungläubig seid, entschuldigt euch heute nicht. Euch wird nur das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. O die, ihr glaubt, kehrt zu Allah um in aufrichtiger Reue. Vielleicht wird euer Herr euch eure bösen Taten tilgen und euch in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen. Am Tag, da Allah den Propheten und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben, nicht in Schande stürzen wird. Ihr Licht eilt ihnen voraus und ebenso zu ihrer Rechten. Sie werden sagen, unser Herr, vollende für uns unser Licht und vergib uns. Gewiss, du hast zu allem die Macht. Dieser Teil des Verses, dass der Tag, da Allah den Propheten und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben, nicht in Schande stürzen wird. Hier, wenn ihr das nochmal verbindet mit dem Vers, bewahrt euch und eure Angehörigen, also Kinder auch zum Beispiel, vor dem Höllenfeuer. Manchmal ist ja so, dass man wirklich alles tut, für die Kinder zum Beispiel, alles, was in der Macht stand, und trotzdem hier und da vielleicht ein Kind nicht rechtschaffen wird oder nicht zu den Rechtschaffenen gehören will. Und in der Welt ist das dann so, dass alle mit dem Finger dann natürlich auf die Eltern zeigen und sagen, ihr habt bestimmt was falsch gemacht und ihr seid schuld. Und obwohl das vielleicht in Realität nicht immer so sein muss, manchmal ist alle Bemühung da, wir können auf die Propheten schauen, deren Kinder manchmal nicht mit ihnen gehalten haben. Allah wird am Tag der Auferstehung, wenn jemand sich bemüht hat und aufrichtig war und in Tauba, in echter Reue zu Allah zurückgekehrt ist. Und echte Reue ist die, wonach man sich verbessern will. Wonach man es anders machen will, wo man wirklich versucht, sein Bestes versucht, sich wirklich zu ändern oder dieses Fehl wirklich gut zu machen wieder. Wenn man wirklich versucht hat, das Beste zu tun, Allah wird dann einen nicht in Schande stürzen. Allah wird einen nicht beschuldigen für etwas, wofür man nichts kann. Allah wird etwas, was vielleicht schiefgegangen ist, obwohl man eine gute Nia hatte und das Beste nach bestem Gewissen gehandelt hat, Allah wird dafür einen nicht in Schande stürzen. Ihr Licht eilt ihnen voraus und ebenso zu ihrer Rechten. Ja, dieses Licht ist, wenn für denjenigen, der sich hier in dieser Welt schon um sein Licht bemüht hat, das Licht des Korans gefolgt ist, dem Licht des Korans gefolgt ist und dieses Licht auch bewahrt hat und es auch versucht hat zu verbreiten, der wird am jenen Tag auch Licht haben. O Prophet, mühe dich gegen die Ungläubigen und die Heuchler ab und sei hart gegen sie. Ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, ein schlimmer Ausgang. Nun hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu seinen Lebzeiten nie gegen die Heuchler gekämpft. Es gab keinen Kampf gegen die waren offiziell Teil der islamischen Gesellschaft. Aber ihr Verhalten verriet sie immer wieder, dass das ist nicht in Ordnung, was ihr gerade macht. Den Menschen verraten, gegen die Muslime schlecht sprechen, sich lustig machen, das Almosen geben, demotivieren, etc. etc. Wir haben im Koran jetzt viel gelesen über diese Menschen. Und hier wird gesagt, dass sei hart gegen sie, du musst deren Fehlverhalten, deren Pläne schmieden, deren Liste und deren Verschwörungen nicht mehr hinnehmen. An anderen Ayat haben wir auch mal gelesen, dass übersehe sie, tu so, als ob du nichts gemerkt hast, weil anders konnte man mit den Menschen nicht umgehen. Jetzt musst du dir nicht mehr alles durchgehen lassen, weil das war jetzt, als Allahs Verse und Allahs Beweiskraft langsam vollendet wurde gegen sie. Ihnen wurden alle Warnungen gegeben. Kampf kam es zwar nicht mit ihnen. Und nochmal, diese Ayat sind kein Freibrief für uns, dass wir uns jetzt schlecht benehmen können, weil wir jetzt rumlaufen und Menschen als Munafiq betiteln. Dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, wurden einige der Namen der Munafiqin anvertraut. Aber das war kein Allgemeinwissen bei den Muslimen. Er verriet das auch nur einem Sahabi, der galt danach dann auch als der Träger des Geheimnisses des Gesandten, Hudhayfa bin al-Yaman, radiallahu an. Aber die anderen Muslime wussten darüber nicht Bescheid. Man behandelte die Munafiqin als Muslime. Wenn sie was Schlechtes taten, dann wurden sie halt dementsprechend auch behandelt für das Schlechte, was sie getan hatten. Und dieser Hukum gilt also für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, für uns auch, dass wir bestimmte Verhaltensweisen nicht hinnehmen, nicht als in Ordnung empfinden, nur weil sie von einem Muslim kommen. Nein, das Verhalten muss auch wirklich legitim und in Ordnung sein. Aber wir können nicht in die Herzen der Menschen schauen. Wir müssen für uns selber und für andere auch, dass wir sie warnen, nur wollen, dass wir uns von diesen Eigenschaften reinigen. Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die ungläubig sind, dasjenige von Nuh a.s. Frau und Luts Frau geprägt. Sie beide unterstanden zwei rechtschaffenen Dienern von unseren Dienern. Die eine war die Frau von Lut und die andere die von Nuh a.s. Doch handelten sie verräterisch an ihnen und so haben ihnen diese vor Allah nichts genützt. Also es nützt einem auch nichts, wenn man verwandt ist, verheiratet ist mit einem sehr rechtschaffenen Menschen, wenn man selber nicht rechtschaffen ist. Diese Frauen verrieten die Mission ihrer Ehegatten. Die Frau von Lut zum Beispiel verriet die Engel, als sie zu Besuch waren oder als sie anwesend waren bei Lut a.s. und so wurden sie bestraft. Und so haben ihnen diese vor Allah nichts genützt und es wurde gesagt, geht beide ins Höllenfeuer ein mit denjenigen, die hineingehen. Und Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die glauben, dasjenige von Pharaons Frau geprägt, Asia, radiallahu anha, als sie sagte, mein Herr, bau mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten und errette mich von Pharaon und seinem Werk und errette mich von dem Volk der Ungerechten. Sie war also eine Gläubige, sie hatte den Glauben angenommen, aber ihr Mann war nicht nur Tyrann für das ganze Volk, sondern auch Tyrann für sie, wie viele Männer leider, Allah möge die Männer dieser Umma auch leiten, und die Frauen auch und alle Menschen insgesamt. Aber dieses Thema gibt es auf jeden Fall, dass manche Menschen auch diese Behauptung sagen, dass ich bin euer höchster Herr, ihr müsst alle so handeln, wie ich es befehle und wer das nicht tut, wird bestraft, sei es in meinem Haus oder Pharaon auf dem Niveau vom ganzen Staat. Und er quälte sie, er sperrte sie ein, er folterte sie und letztendlich hat er sie dann gekreuzigt und sie verbrannt. Und in der Überlieferung heißt es, als sie dann also verbrannt wurde, da machte sie diese Dua, diese große, starke, gläubige Frau, sie machte diese Dua, das Rabbibni li indaka baytan fil Jannah, mein Herr, bau mir bei dir ein Haus im Paradies. Schaut mal, sie bittet Allah auch nicht um das, was sie verloren hat. Oh Allah, gib mir den Palast zurück, in den ich verlassen habe, oder den Palast, die Stellung, die ich als Frau des Königs hatte. Sondern sie sagt, ich will das alles nicht mehr, bau mir ein Haus bei dir. Ein Haus bei dir im Paradies. Und bewahre mich von Pharaon und seinen Taten und schütze mich, rette mich vor dem ungerechten Volk. Wunderschöne Dua, die wir auch alle machen können. Und ein weiteres Gleichnis und auch von Maryam, Imrans Tochter, die ihre Scham unter Schutz stellte. Schaut mal, das ist eine ihrer hervorragendsten Eigenschaften, dass sie eine schamhafte, anständige Frau war. Das ist also etwas sehr, sehr Wichtiges für eine Frau, dass sie, was das angeht, Schamhaftigkeit und Reinlichkeit ihres Charakters, dass sie darauf besonders Acht gibt. Und das sieht man nun mal auch im Benehmen. Das ist nicht etwas, was man nur im Herzen trägt. Das muss sich äußern im Erscheinungsbild, im Benehmen, im Handeln mit anderen Menschen, worauf wir in sie von unserem Geist einhauchten. Und sie hielt die Worte ihres Herrn und seine Bücher für wahr und gehörte zu den Allah demütig Ergebenen. Ja, und dieser Vers deutet also auch an, dass sie auch eine sehr gebildete Frau war, dass sie über die Bücher, die Worte Allahs Bescheid wusste, weil man kann nur etwas für wahr halten, wenn man darüber etwas weiß. Und das machte sie aber nicht hochmütig. Also oft ist ja so, dass Wissen einen hochmütig macht, dass ich weiß jetzt Bescheid, ich kann euch allen jetzt erzählen, wo es lang geht und hört mir alle zu, kein anderer weiß, ich weiß nur. Und das ist ein ganz besonders hässlicher Hochmut, der durch Wissen entsteht. Und hier heißt über Maryam, dieser wunderschönen Frau, und gehörte zu den Allah demütig Ergebenen. Das Wissen hat sie nicht hochmütig, sondern im Gegenteil demütig gemacht und dabei hat sie noch ihren Charakter, ihre Scham, ihre Reinlichkeit unter Schutz gestellt, dass sie für alle Zeiten eingegangen ist in die Geschichte als die ewig rein gebliebene, rein bleibende Frau, die stark auch unter Androhungen, unter Beschuldigungen, auch stark, was ihren Charakter anging, geblieben ist. Und was auch schön ist, dass diese beiden Frauen auch für alle Gläubigen, also auch für die Männer, ein Beispiel, ein Gleichnis sind, dass auch diese sich daran ein Beispiel nehmen können, sich orientieren können, was edle, gute Eigenschaften, Standhaftigkeit, Geduld, wie man sich in Unterdrückung benimmt, was für eine Duama machen kann. All das können wir von diesen Frauen, Männer und Frauen, wir alle können das davon lernen. Zu diesem Hochmut im Wissen gibt es auch eine Überlieferung vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam wird überliefert, dass er so ungefähr sagte, dass die Religion Allahs wird überkommen, also wird sich verbreiten, bis sie die Meere überquert und bis die Pferde losgeschickt werden auf Allahs Weg. Also es wird weiter und weiter gebracht werden, bis Leute kommen werden, die den Koran lernen und dann fragen, wer ist gebildeter, gelernter, belesener als wir? Also wer hat mehr Wissen über den Koran als wir? Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wandte sich dann den Umstehenden zu und fragte, seht ihr irgendein Gutes in diesen Menschen, die sowas sagen? Wer ist gebildeter als wir? Und die Sahaba sagten, nein. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat dann gesagt, sie sind von euch, also von dieser Umma, und sie werden Brennstoff der Hölle sein. Ja, und viele andere authentische Aussagen bestätigen diese Aussage, dass Wissen, welches hochmütig macht, ist dann wirklich kein Wissen, denn wahres Wissen ist ja, welches dich wirklich reinigt und dich dementsprechend demütig macht und dich wissen lässt, dass das, was bei uns ist an Wissen, ist sehr, sehr geringfügig und Allahs Wissen umfasst alles. Damit kommen wir zum Ende von diesem Juz, von dieser Lektion. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا ما شاء الله. Ihr habt schon so lange durchgehalten alle. Allah möge von euch annehmen, von mir annehmen und uns alle reichlich dafür belohnen. Amin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.